Erster von David. Ich rufe zu dir, Jahwe, mein Fels. Sei nicht still zu mir. Wenn du schweigst, werde ich wie Menschen im Grab. Zweiter, höre mein lautes Rufen. Ich rufe zu dir. Ich hebe meine Hände zu dir. Dein Ort ist heilig. Dritter, nimm mich nicht weg mit bösen Menschen. Sie reden nett mit anderen. Aber sie denken Böses. Vierter, gib ihnen, was sie verdienen. Sie tun böse Dinge. Gib ihnen zurück, was sie anderen angetan haben. Fünfter, sie sehen nicht, was Jahwe tut. Sie sehen nicht seine Werke. Er wird sie zerstören. Er wird sie nicht wieder aufbauen. Sechster, Jahwe sei gelobt. Er hat mein lautes Rufen gehört. Siebter, Jahwe ist mein Schutz und mein Schild. Ich vertraue ihm. Er hat mir geholfen. Mein Herz ist froh. Ich danke ihm mit einem Lied. Achter, Jahwe schützt sein Volk. Er rettet seinen König. Neunter, hilf deinem Volk. Segne die Menschen, die dir gehören. Führe sie wie ein Hirte. Trage sie immer.